Du siehst dreckige Blicke, Bratan, sie stechen. Sie kleiner Familien mit ekligen Lächeln. Ach, lass mal dein Rechnen. Ich fick dein Algebra, ich mach mir mein Fahrrad klar. Schlag, schnapp, Heidebra. Slavische Gesichtszüge siehst du nur bei Kapi. Du siehst aus wie Ami, aber redest wie ein Achi. Direkt Schelle Stani von Arthur und Vladi. Aseko und Ali, gib mal dein Money. Aber schnell, bei Kapital gib aber schnell. Besser rede nicht, besser trinkst du Optimell. AMG vorgestellt, wird direkt abgebaut. Ich achte drauf und collect die Reifen auf. Stimm dein Abiball, Kapital, Muschibumser. Will ein Benz und ne Makarov und Gucci-Muster. Und auf einmal wird es hektisch, brenzlig. Kapital ist die Message, bra. Ich grüß Gauna vom Nauna, Bratan vom Palast. Zugehackte Arabs, Tschetschenas mit Kalasch. S-Line in Matschwarz, Plasma, Wasserbett. Ich bin Kapital, ich nehm Jonas sein Fahrrad. Ich grüß Gauna vom Nauna, Bratan vom Palast. Zugehackte Arabs, Tschetschenas mit Kalasch. S-Line in Matschwarz, Plasma, Wasserbett. Ich bin Kapital, ich nehm Jonas sein Fahrrad weg. Du siehst Ukrainer, Albus und Kurden. Drehen ihre Runden mit Zeug für den Kunden. In 60 Sekunden, wenn Rapper durchsiebt. Ich mein 60 Sekunden, nachdem Gulli fliegt. Doch es geht um Profit. Guck, wie wir zuschnappen. Mercedes CL, AMG Fluchtwagen. Handschuhe sitzen eng, wenn ich die Sachen wegbringe. Sitzen enger als russische Häftlinge. Fick die U-Haft bei mein Schwanz, grad Lust hat. Kapi kommt mit Bratans, direkt durch Luftschacht. Ich fick deine Mutter, schau ich Richtung Gegner. Ukrainer, Täter, Stich Richtung Leber. Bratan, kein Thema, auf einmal werden alle panisch. Aber ich will nur mein Parabra, Pani Mais, dicken Benz, AMG, fette Ketten, oh, ich bin high, als würd ich unter Wasser rappen. Ich grüß Gauna vom Nauna, Bratan vom Palast. Zugehackte Arabs, Tschetschenas mit Kalasch. S-Line in Matschwarz, Plasma, Wasserbett. Ich bin Kapital, ich nehm Jonas sein Parabett. Ich grüß Gauna vom Nauna, Bratan vom Palast. Zugehackte Arabs, Tschetschenas mit Kalasch. S-Line in Matschwarz, Plasma, Wasserbett. Ich bin Kapital, ich nehm Jonas sein Parabett. Ich bin Kapital, ich nehm Jonas sein Parabek. Ich bin Kapital, ich nehm Jonas sein Parabek. Ich grüß Gauna vom Nauna, Bratan vom Palast. Zugehackte Arabs, Tschetschenas mit Kalasch. S-Line in Matschwarz, Plasma, Wasserbett. Ich bin Kapital, ich nehm Jonas sein Parabek. Ich grüß Gauna vom Nauna, Bratan vom Palast. Zugehackte Arabs, Tschetschenas mit Kalasch. S-Line in Matschwarz, Plasma, Wasserbett. Ich bin Kapital, ich nehm Jonas sein Parabek.